Die ausländischen Freunde bewundern die TVRK, die sich als eine unbesiegbare Militärmacht einen Namen macht. Der Generalsekretär der nationalen Leitung der venezolanischen Revolutionsbewegung, Tupamaro, ein Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskuser Universität Syriens, der Chef der Soziologie-Studiengruppe Franken von Deutschland, der Chefsekretär des Afrikanischen Soziologie-Studienkomitees und der Vorsitzende des Antiimperialistischen Forums Deutschlands betonten, dank der Songun-Führung von Herrn Kim Jong-un habe Korea die Stellung der Atommacht eingenommen, die sogar die H-Bombe besitze. Die USA üben mit allen Mitteln und Methoden auf die Länder, die ihnen nicht gehorchen, Druck aus, wagen jedoch nicht, Korea, eine politische und militärische Macht, die das Banner der Souveränität hochhalte, anzutasten. Mit Kim Jong-un als Staatsführer trage das Kim Il-sung, Kim Jong-il-Korea als ein starkes sozialistisches Land mit souveräner Politik, selbstständiger Wirtschaft und Selbstverteidigungskraft seine Würde zur Schau. Unter seiner bewährten Führung versetzen die heroischen Koreaner den USA, die sich mit Aggression, Einmischung und Willkür befassen, einen vernichtenden Schlag und verstärken ihre auf die Selbstverteidigung gerichtete nukleare Abschreckungskraft. Ihr unbeugsamer Geist gebe den fortschrittlichen Völkern der Welt große Kraft und Mut.